Erstdies sind die Könige, die Israel besiegte. Sie nahmen ihr Land ein. Das Land war östlich des Jordan. Es reichte vom Fluss Arnon bis zum Berg Hermon. Auch die ganze östliche Steppe gehörte dazu. Zweiter Sihon war der König der Amoriter. Er wohnte in Hesbon. Er herrschte über das Land von Aroer. Aroer liegt am Fluss Arnon. Er herrschte auch über die Mitte des Tals und die Hälfte von Gilead. Das reichte bis zum Fluss Jabbok, der Grenze der Ammoniter. Dritter, er herrschte auch über die Steppe bis zum See Kinnerot im Osten. Und bis zum Salzmeer im Osten, bei Beth-Jesimot. Auch von Teman am Fuß der Pisgahänge. Vierter, auch das Gebiet von Og, dem König von Baschan. Er war einer der letzten Rephaiter. Er wohnte in Ashtarot und Edrei. Fünfter, er herrschte über den Berg Hermon, Seicher und ganz Baschan. Das reichte bis zur Grenze der Geschureter und Machatiter. Er herrschte auch über die Hälfte von Gilead. Das reichte bis zur Grenze von Sihon, dem König von Hesbon. Sechster, Mose, der Diener Gottes, und die Israeliten besiegten diese Könige. Mose gab das Land den Stämmen Ruben und Gadi. Er gab es auch dem halben Stamm Manasse zum Besitz. Siebter, dies sind die Könige, die Josua und die Israeliten besiegten. Sie waren westlich des Jordan. Das Land reichte von Baal-Gad im Libanontal bis zum Berg Halak. Dieser Berg steigt nach Seir an. Josua gab ihr Land den Stämmen Israels. Er teilte es unter sie auf. Achter, das Land war im Bergland, in der Tiefebene und in der Araba. Es war auch an den Berghängen, in der Steppe und im Süden. Es war das Land der Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Neunter, der König von Jericho, einer. Der König von Egai, das bei Bethel liegt, einer. Zehnter, der König von Jerusalem, einer. Der König von Hebron, einer. Elfter, der König von Jarmut, einer. Der König von Lachisch, einer. Zwölfter, der König von Eglon, einer. Der König von Geser, einer. Dreizehnter, der König von Debir, einer. Der König von Geda, einer. Vierzehnter, der König von Horma, einer. Der König von Arad, einer. Fünfzehnter, der König von Libna, einer. Der König von Adulam, einer. 16. der König von Makeda, einer. Der König von Bethel, einer. 17. der König von Tapua, einer. Der König von Hefa, einer. 18. der König von Afek, einer. Der König von Sharon, einer. 19. der König von Madon, einer. Der König von Hazor, einer. 20. der König von Shimron-Meron, einer. Der König von Achshaf, einer. 21. der König von Tanach, einer. Der König von Megiddo, einer. 22. der König von Kedes, einer. Der König von Jokneam am Karmel, einer. 23. der König von Dor, das zu Naphtor gehört, einer. Der König der Heiden von Gilgal, einer. 24. der König von Tirzah, einer. Das sind zusammen 31 Könige.